Framats musikalisches Fundbüro Extra. B.B. King vom Radio-DJ namens Beale Street Blues Boy, der einst Ende der 40er Jahre ein lokales Tonikum namens Peptikum musikalisch anpries, der in den 50er Jahren zum Dauertunen Rhythm and Blues Star aufstieg und dessen Zuhause der Tourbus und die Straße für immer wurde, der Ende der 60er Jahre von einem weißen Rockpublikum entdeckt wurde und von den 70er Jahren an Legendenstatus erlangte. Von Frank Matthias. Peptikon Show is good. Peptikon Show is good. Peptikon Show is good. Get it in a place in your neighborhood. When BB would come on and start to sing in Peptikon, I would turn my radio off. BB sounded so bad on it, but it worked. Müssen Musiker, die ihre Karriere starten wollen, aktive Medienpräsenz aufweisen. Das war in Memphis, Tennessee, USA nach dem Zweiten Weltkrieg nicht anders und galt natürlich genauso für den am 16. September 1925 in Itabena, Mississippi geborenen Riley B. King, besser bekannt als B.B. King. Der hatte Ende der 40er Jahre die Landwirtschaft und das Traktorfahren gegen eine besser bezahlte Anstellung als DJ bei einem afroamerikanischen Radiosender eingetauscht, seine Sendung, durch die er letztlich seinen Künstlername B.B. erlangte, wurde von einem Hersteller des Tonikums Peptikon gesponsert. Das hatte B.B. King gesanglich und instrumental anzupreisen. Es geschah damals live und ohne Aufzeichnung. Die Einleitung, die wir hörten von B.B. King, stammte aus den 80er Jahren und hatte als Bonus noch den Soul- und Rhythm and Blues-Sänger Rufus Thomas zu bieten, der sich erinnerte, dass er bei der Peptikon-Werbung des Beale Street Blues Boys damals immer den Ton ausschaltete, weil ihm diese Werbung einfach auf die Nerven ging und er sie lächerlich fand. Aber wie Rufus Thomas hinzufügte, it worked. Seine Medienpräsenz als DJ verhalf B.B. King zu ersten Plattenaufnahmen und lukrativen Auftritten. Im Hintergrund läuft der Martha King Blues, entstanden noch in den späten 40er Jahren und auf dem kleinen Bullet-Label aus Nashville veröffentlicht. Immerhin mit Phineas und Calvin Newborn am Piano und an der Rhythmusgitarre und ihren Vater am Schlagzeug, Musiker, die später noch Karriere machen sollten, und zwar im Jazzbereich. Der erste Rhythm and Blues Hit sollte zwei Jahre später folgen auf RPM Records mit 3 O'Clock Blues. It is 3 o'clock in the morning. Can't even close my eyes. Oh, 3 o'clock in the morning, baby. Can't even close my eyes. Well, I can't find my Lord, and I can't be satisfied. Blues ist nicht immer gleich und sogar dann nicht, wenn Musiker nur wenige Kilometer und Tage voneinander entfernt geboren wurden und ihre Jugendzeit auch dort verbrachten. Das gilt für B.B. King und Jimmy Reed. Die beiden waren kommerziell die erfolgreichsten Bluesmusiker zwischen 1957 und 62. Im Falle von B.B. King fing diese Erfolgsstory sogar bereits 1951 an und war noch 1988 voll im Gange, als King mit der irischen Band U2 in den Top 100 der US-Charts mit When Love Comes to Town vertreten war. B.B. King andere Musiker beeinflusste, ist es nicht uninteressant zu erfahren, wer eigentlich ihn beeinflusst hatte. Die Annahme, die nahe liegt, dass lokale Bluesmusiker den jungen Riley B. King inspirierten, erweist sich als nicht zutreffend und das, obwohl sogar sein Cousin Booker White bereits schon 1930 und wiederum Ende der 30er Jahre Plattensessions gemacht hatte. Wir hören Booker White mit Fixin' to Die Blues, das der junge Bob Dylan Anfang der 60er Jahre coverte. I'm looking fun in my eyes now. Leave on fixing to die. Leave on fixing to die. I'm looking funny in my eyes. Leave on fixing to die. I know I was born to die, but I ain't leave my children crying. That's the show we live in. Drei frühe Vorbilder von B.B. King nahmen sogar schon vor Booker White Platten auf, kamen aber im Gegensatz zu B.B. und Booker aus Texas oder Louisiana. So gesehen wurde der 1925 Geborene bereits mehr durch das Medium Schallplatte als durch die lokale Musikszene geprägt. Das war zum Beispiel bei dem 15 Jahre älteren Howlin' Wolf noch etwas anders, der sich nicht nur an Charlie Patton und oder Son House, aber auch schon durch das Medium Schallplatte, angeregt an den Country-Sänger Jimmy Rogers, orientierte. So many nights at the fireside, how my children mother would cry, how my children mother would cry. Während der junge Riley B. King gesanglich zum Teil vom Gesang des Gospels beeinflusst war, waren seine ersten Favoriten in Sachen Blues Blind Lamb Jefferson aus Texas Make the hair rise on your head. I got something to tell you. Make the hair rise on your head. And you waking down, make the strength tremble on your bed. My gang got a new way trembling down. Make a crazy man leave his home. Got a new way trembling down. Make a crazy man leave his home. Und Lonnie Johnson aus Louisiana. Here comes that long black train, stopping at my door again. Here comes that long black train, stopping at my door again. That's the same old train that stole my two best friends. Engineer, blow his whistle when he passed through my old hometown. Engineer blows his whistle when he passed through my old hometown. Im Gegensatz zu zum Beispiel Booker White's war Jeffersons Gitarre weniger rhythmisch, dafür aber eher melodiöser eingesetzt. Gleiches lässt sich über Lonnie Johnsons Gitarrenstil sagen, der zudem noch deutlich jazzige Anklänge aufwies, während man auf Kings ersten Platten Ende der 40er Jahre zum Beispiel noch Blind Lemon Jeffersons Einfluss erkennen konnte, zeigt B.B. King auf You Know I Love You, einen Rhythm and Blues Hit von 1952 mit Ike Turner von Ike und Tina Turner am Piano, dass er vom Balladenstil Lonnie Johnsons beeindruckt wurde. Now, darling, you know I love you. But you're gone and left me someone else. I think of you every morning about how foolish I used to be. Remember how I begged you to fall in love with me. I must have thought my heart was made of stone. I used to love you, baby, but now that old feeling is gone. Upsets me, baby. Yes, you upsets me, baby. Yes, I'm telling you, people, she's something fine that you really ought to see. Der dritte Einfluss, T-Bone Walker, spielte dann schon elektrisch verstärkte Gitarre. Zusammen mit dem Jazzgitarristen Charlie Christian war T-Bone Walker ein ganz früher Pionier der E-Gitarre. Auf Walkers That Old Feeling Is Gone folgte B.B. King's You Upset Me, ein weiterer 50er Jahre Rhythm and Blues Hit. Charlie Christian, ein ausschließlicher Gitarrist, der nicht sang, aber in seinem kurzen Leben, er wurde nur Mitte 20, zum Jazzstar, neben Lionel Hampton und anderen aufstieg und musikalisch schon den Übergang vom Swing zum Bebop einleitete. Wir hören B.B. King bei seiner kleinen Demonstration, aufgenommen in den 90er Jahren, zu, wie er musikalisch durch Charlie Christian geprägt wurde, um danach einen Ausschnitt von Christians 7 Come 11 zu erleben. Thank you. B.B. King sogar schon, was seine frühen Einflüsse anging, immer über seinen Tellerrand hinausguckte, zum Teil sogar bis nach Europa zu einem weiteren Jazzgitarristen Django Reinhardt, hieß das aber nicht, dass er nicht die Inspiration aus der Heimat Mississippi schätzte. Please Love Me, ein weiterer Hit von 1953, eröffnete mit einem typischen Elmore James Riff, zwar nicht mit dem Bottleneck wie bei James gespielt, aber deutlich erkennbar. Before Sunrise von Elmore James war, wie die meisten B.B. King-Platten, aus den 50er Jahren reiner Blues, aber wie schon bei You Know I Love You war das nicht ausschließlich der Fall. Nicht nur, dass zum Beispiel Woke Up This Morning im Rumba-Rhythmus gespielt wurde, nein, B.B. King schreckte auch nicht vor weiblichen Backup-Chören zurück, wie bei Please Accept My Love von 1958, einem regionalen Hit des Sängers Jimmy Wilson, der sich dazu wiederum von Jimmy Reeds Hit von 1957 Honest I Do verleiten ließ. It's my heart I'm thinking of. So won't you please, please accept my love. If you let me be your slave, your love I'll cherish to my grave. And if you die before I do, I'd end my life to be with you. The thrill is gone. 1962 wechselte B.B. King auf Anraten von Fats Domino von Modern Records inklusive deren Unterlabels zu Paramount. Zwar hatte B.B. King in seiner Zeit bei Modern RPM und Crown bis 1962 viele Platten verkauft, besonders wenn man bedenkt, dass Blues immer mehr aus der Mode kam, weil afroamerikanische Musikkonsumenten sich dem Soul zuwandten. Dennoch war der Vertrag zwischen King und Modern Records kein guter für den Künstler gewesen. So beanspruchten die Labelbesitzer Teile des Urheberrechts für Autoren Tiantiem an Liedern, die sie nie geschrieben hatten, und verramschten B.B. King Alben als Budget-Alben für 59 Cent in Gegenden mit hoher schwarzer Bevölkerungsdichte. Das war weder gut für Kings Image, noch kam dabei viel Geld für den Künstler raus. Anders bei Paramount mit dem Sublabel ABC Bluesway. Dort hatte B.B. King seinen größten Hit, The Thrill Is Gone. Das Original aus den frühen 50er Jahren von und mit Roy Hawkins läuft ja gerade noch im Hintergrund. Hier nun B.B. Kings erfolgreichste 45er Single von 1970, The Thrill Is Gone, als Soul Blues mit Streicherarrangement, Platz 3 in den Soul und Rhythm and Blues Charts, Platz 15 in der US-Hitparade. Musiker, der seit den 50er Jahren ständig auf Tour war, kann im Gegensatz zu Muddy Waters, Howlin' Wolf, John Lee Hooker oder Lydon Hopkins keiner Stadt zugeordnet werden, nicht einmal Memphis, deren Beale Street er seinen Namen zu verdanken hatte. Zwischen 1951 und 1961 konnte B.B. King 19 Titel platzieren in der Rhythm and Blues Hitparade. Zwischen 1963 und 1989 waren 27 Titel von ihm in den US Top 100. Neben vielen afroamerikanischen Blues-Gitarristen wie Buddy Guy, Otis Rush, Magic Sam oder Bobby Parker beeinflusste er eine Reihe britischer Rock-Gitarristen wie Peter Green von Fleetwood Mac, Eric Clapton, mit dem er im Jahr 2000 das Album Riding with the King einspielte, oder Gary Moore, um nur einige zu nennen. In der USA die Rock-Gitarristen Santana und natürlich Michael Bloomfield. Lediglich Mitte der 60er Jahre schwächelte die Karriere des damals 40-jährigen Bluesboys, als Blues von der jüngeren Soul-Anhängerschaft als alte Leute-Musik mit dem Hang zum Klagen abgetan wurde. Haltung gegenüber Blues traf B.B. King zum Teil sehr, da er bei Konzerttouren mit Soulstars wie Marvin Gaye oder Salomon Burke nun zum Teil schon während der Ankündigung von MC mit Pfiffen von einer schwarzen Jugend bedacht wurde, die ihn zwar nicht kannte, die aber generell alles ablehnte, was mit Blues zu tun hatte. Durch ein geschicktes neues Management konnte B.B. King dafür aber beim weißen Rockpublikum seit 1967-68 punkten, was ihm finanziell auf lange Sicht sogar eher nutzte als schadete. Bis zu seinem Tod 2015 mit 89 Jahren tourte B.B. King und wurde als Legende gefeiert.